sehn, geziert mit Blumen segen, das unbetrennt zum Korpus hin von Liebesreden. Auf morgen ist St. Valentinstag und an der Zeit noch früh, und ich am Abend am Fenster schlag, will sein nur Valentin, will sein nur Valentin, nur Valentin. Er war bereit, der Tanz ein Kleid, der auf die Kammertür, bis ein die Maid, die alte Maid, ging immer mehr herfür, Gewinn, Gott helfe ins Himmel.